My mother's courage. Mutters Courage. Ein Hörspiel von Georges Tabori. Regie Jörg Jannings. Eines Sommertages im Jahre 44, einem hervorragenden Erntejahr für den Tod, zog meine Mutter ihr gutes Schwarzes mit dem Spitzenkragen an, das sie, wie es sich für eine Dame gehört, zur wöchentlichen Rommelrunde bei ihrer Schwester Martha zu tragen pflegte. Es war 10.32 Uhr morgens. 10.32 Uhr? Naja, diese kleinen Bemühungen um Genauigkeit. Machst du dich lustig über mich? Nein. War es 10.32 Uhr morgens oder nicht? Ich bin nicht ganz sicher, aber sagen wir, es war 10.32 Uhr. Na also. Sie setzte ihren guten schwarzen Hut auf um 10.32 Uhr morgens, den mit Wachsblumen an der Krempe, und zog ein paar weiße Handschuhe an, die am linken Daumen geflickt waren. Der liebe Gott steckt im Detail. Wachsblumen an der Krempe. Korrigier mich, wenn ich was Falsches sage. An Wachsblumen an der Krempe kann ich mich nicht erinnern. Schwarzer Strohhut mit weißem Seidenband. Wachsblumen an der Krempe klingt besser. Nun, das stimmt, mein begabter Lügner. Da stand sie also, betrachtete sich im Spiegel mit ihren unvergleichlich blauen Augen, die ihr an jenem Tag das Leben retten sollten, und gab einen Seufzer von sich, wie es ihre Gewohnheit war. Mach ihn uns mal vor, diesen berühmten Seufzer. Oh. Ja, es gab immer Anlass zum Seufzen. Schulden, Masern, Treulosigkeiten, die Bronchitis einer Cousine, ein angebrannter Braten, die Abwesenheit beider Söhne. Dieses Mal jedoch hatte sie einen triftigeren Grund zum Seufzen. Ihren Mann, zugleich mein Vater, hatte man vor kurzem verhaftet, weil er war, was er war, Jude und Marxist, ein Mann zwischen den Stühlen, könnte man sagen, den man vor 6 Wochen in ein Gefängnis gesteckt hatte, das provisorisch in einer Mädchenschule untergebracht worden war. Unser Faschismus, ich meine die ihrige, war recht schäbig im Vergleich zum benachbarten Pomp. Die grünen Hemden der einheimischen Rohlinge waren schmierig am Kragen, ihre Stiefel ungewichst, und ihre Gewehre hatten häufig Ladehemmung, wenn sie in die Nacken ihrer Opfer gegraben wurden. Uschitzki zum Beispiel trug 2 verschiedene Stiefel. Ja, einen braunen und einen schwarzen, als er deinen Vater mit einem Tritt die Treppe herunterstieß. Was war das? Nichts. Nachdem sie geseufzt und eine Haarsträhne aus den Augen gepustet hatte, eine andere ihrer Angewohnheiten, packte meine Mutter ihre Handtasche mit den üblichen Utensilien, ihren Schlüssel, einem Taschentuch, einem Pomadestift, einem Foto ihrer beiden Söhne im Exil, das die beiden grinsend unter einem Mandelbäumchen in einem Londoner Hinterhof zeigte. 10 Penge für den Fall, dass sie im Rome verlieren sollte. Und einen Apfel für den Notfall. Einen Apfel? Ich mit meinen schlechten Zähnen? Oh nein. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Ich sage dir, es waren Pflaumen. Die waren besonders süß in jenem Jahr. Aber du hast noch was vergessen, mein Schatz. Was? Nun, die Postkarte von deinem Vater aus dem Gefängnis. Liebe Elsa, wenn du das nächste Mal kommst, bring mir bitte einen sauberen Kragen, ein sauberes Paar weiße Handschuhe und die Pensée von Pascal mit. Hm. Dann ging sie still durch die Hintertür hinaus, um den Tschibotniks aus dem Weg zu gehen. Eine fischgesichtige Nazi-Familie, die auf Regierungsbeschluss 3 der 4 Zimmer unserer Wohnung besetzt hielt, inklusive des jungen Zimmers im hinteren Teil, wo ich an die pummelige Frau eines Saxophonisten meine Unschuld verloren hatte. Menschen dieser Sorte verdienen solchen Luxus nicht, pflegte Herr Tschibotnik zu sagen. Er meinte damit die Geräumigkeit der Wohnung, nicht meine Einführung in das Mannestum. Seine Frau zeigte manchmal, obwohl sie glaubte, dass Juden mit Vorliebe das Blut von Christenbabys trinken, kleine Zeichen von Nächstenliebe und stellte ein Töpfchen Gänseschmalz oder ein paar Äpfel vor die Tür meiner Mutter. Nein, Pflaumen. Was ist das? Eine bescheidene musikalische Einlage. Aha. Das Klavier, das im konfiszierten Teil der Wohnung verblieben war, wurde von den Tschibotniks als Lager für Lebensmittelkonserven benutzt. Meine Mutter hatte es, solange ich denken kann, gedient, um Liebe und Hoffnung auszudrücken. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber in all den Jahren, die wir zusammenlebten, lerntest du nur zögernd eine einzige Melodie spielen, eine deutsche. Als letztes erinnere ich mich an eine Einfingerübung in der Dämmerung. Wenn es Aufregungen gab, zum Beispiel wenn ich Scharlach hatte oder dein Mann halb erfroren vom Kriegsschauplätzen nach Hause kam, dann hast du manchmal diese deutsche Melodie gesungen ohne Begleitung. Kommt ein Vogel geflogen, setz dich nieder auf den Fuß. Du hast meine Hand gehalten oder die seine. Bist du eines Tages, ich glaube, es war der Tag, als du den gelben Stern auf die Brust deines guten schwarzen Mantels heftetest, für immer damit aufhörtest. Es war 11.35 Uhr, als es hinausging in die Sonne, auf den offenen Gang, der den Hof des Mietshauses umschloss. Sie war sich der Augen bewusst, wie sie geschützt hinter Vorhängen anstarrten und ihre amtlich verordnete Verwandlung von der lieben Nachbarin in die Saujüdin mit Neugier verfolgten. Judensau. Maja, was hast du denn erwartet? Verwünschungen folgten ihr auf die Straße wie üble Dünste und lösten sich in der Sonne auf. Sie blieb einen Augenblick stehen, um den Sommer auf ihrem Gesicht zu fühlen. Tabori? Frau Tabori. Ja. Staatspolizei. Ungarische Staatspolizei. Oh. Folgen Sie uns unauffällig. Ist was passiert? Passiert. Ist was passiert? Sie sind verhaftet. Ja, aber wieso? Wieso? Wieso? Wieso, wieso, wieso? Sie werden deportiert. Jetzt? Gute Frage. Wann sonst? Na jetzt. Naja, so ist das Leben. So standen die drei einen Moment lang in der Sonne und vermieden es, sich anzusehen. Klapke und Iglodi, die beiden Polizisten, waren in den 70ern, kürzlich wieder eingezogen aus dem Ruhestand. Der Neofaschismus, ich meine der unsrige, litt an Personalmangel und war nervös geworden, weil es mehr Juden, Kommunisten, Liberale, Schwule und andere Kriminelle gab als Polizisten. Schließlich sah sich meine Mutter nach dem Polizeiwagen um. Aber es war keiner da. Klapke und Iglodi, von meiner Mutter ganz zu schweigen, waren zu unbedeutend von solchen Luxus. Also eskortierten sie sie zur Straßenbahnhaltestelle, zu Nummer 6, die sie zum Westbahnhof bringen sollte, wo schon einige 20 Viehwagen an einen Zug angehängt worden waren, um 4000 Deportierte unterzubringen. Am Himmel kein Wölkchen. Ach ja, das Wetter. Die Straßenbahn war überfüllt und niemand stieg aus. Die Polizisten, unschlüssig, wie sie sich gleichzeitig unauffällig und energisch verhalten sollten, starrten die Schaffnerin an, die lässig in der Tür hing. Zurücktreten, sagte Klapke, nicht sehr laut. Zurücktreten wohin, fragte die Schaffnerin und rührte sich nicht, bis meine Mutter mit ihren unvergleichlich blauen Augen zu ihr aufsah. Daraufhin schubste die Schaffnerin die Fahrgäste mit ihren Hüften zusammen, bis sich eine Lücke auftat und half meiner Mutter das Trittbrett hinauf. Sie presste sich zwischen die wie in einem senkrechten Massengrab steif ineinander verkeilte Menge. Ja, eine lyrische Anmerkung, mein Schatz. Danke. Klapka, der nach Luft schnappte, ahnte Unheil kommen. Aber Iglodi beschloss, alle Anweisungen, sich unauffällig zu verhalten, in den Wind zu schlagen, fummelte in seinen Taschen herum und holte Handschellen hervor, sein Identitätszeichen sozusagen, und sagte nach einer Weile, Armländische Staatspolizei. Aber die Schaffnerin hatte schon abgeläutet und die Straßenbahn setzte sich in Bewegung. Iglodi rasselte mit den Handschellen, setzte einen schweren Fuß auf das Trittbrett und prallte gegen einen Laternenmast. Klapka, der hinter der Straßenbahn hertrabte, streckte das gebogene Ende seines Stockes aus. Meine Mutter, die es nie fertig brachte, eine hilfreiche Hand zu versagen, packte den Stock. Die Straßenbahn beschleunigte die Fahrt. Klapkas Hut flog davon. Er ließ den Stock fahren und rief keuchend vor Asthma wie ein schmachtender, ältlicher Liebhaber ihr nach. Warten Sie an der nächsten Station. Ja, und dann drehte ich mich ratsuchend zu den Leuten um. Die saßen steif, gleichgültig, tückisch, wandten die Augen ab, schielten auf den Boden oder sahen durch mich hindurch, als sei ich aus Glas. Die Worte Staatspolizei hatten mich zu einer Art Aussätzigen gemacht. Nun, ja, es stimmt, niemand versuchte, mich von der Straßenbahn zu stoßen, aber ich war eine Unreine geworden, was viel schlimmer war, unsichtbar. Nur die Schaffnerin rührte sich endlich und reichte mir, ohne eine Anweisung abzuwarten, eine Fahrkarte und sagte träge, Hieverschwelch, so hieß die Endstation, eine Gratiseinladung zur Flucht. Statt auf ihre bejahrten Verfolger an der nächsten Haltestelle zu warten, war es ihr überlassen, weiterzufahren und unterzutauchen. Tja, aber wie taucht man unter im Alter von 60? Wenn man eine Dame im guten Schwarzen ist, mit einem schwarzen Strohhut, mit weißem Seidenband. Ach nein. Wachsblume an der Krempe klingt besser. Ja. Mit schwarzem Hut, mit Wachsblumen an der Krempe. Ja, und wo? In den Hügeln unter einer Brücke. Bei Tante Martha, wo ich schnell ausfindig gemacht noch mehr Unschuldige hineinziehen würde? Nein. Ein Großteil der Familie war schon in alle Winde zerstreut und deportiert. Einige, wie Cousine Clara und ihr zuckerkrankes Kind, waren schon in Rauch aufgegangen über Polen. Das hast du mir nicht erzählt. Ja, aber ich tue es jetzt. Ich hatte es aufgegeben, meine arischen Freunde um Hilfe anzugehen. Seit der Festnahme deines Vaters hatten sie in meinen Augen aufgehört, Freunde zu sein. Nein, sie waren unrein geworden. Komplizen der Gräueltaten an jenem Dienstagmorgen, als man deinen Vater den Arm auf den Rücken verrenkte, die goldgefasste Brille hing ihm an einem Ohr herunter, ihn zum Schlafzimmer, wo du geboren bist, hinausführte und die Treppe hinunterstieß. Kein Grund zur Sorge, sagte er. Eine törichte Bemerkung. Das war nicht alles, was er gesagt hat. Nein. Nein, er sagte noch Elsa. Elsa? Nein, wie ein Kind. Elsa! Peinlich, was? Ja. Die Schaffnerin pfiff eine beliebte Melodie, während sie sich den Weg durch die Leiber bahnte. Meine Mutter stand da, die Fahrkarte in der einen Hand, den Stock in der anderen, wie gelähmt durch das, was ihr Mann die Inkompetenz des Guten genannt hätte. Ein Abenteuer war zu durchstehen, das List und Stärke erforderte, aber meine Mutter hatte noch nie ein Abenteuer gehabt. Na. Abgesehen von dem einen mit ihrem güldenen Liebhaber, wie sie den Kavallerieleutnant nannte, der sie Jahre vor ihrer Hochzeit nach einem Tanz auf das Augenlid geküsst hatte. Und auf den Mund. Oh. Auf den offenen Mund. Ihr Leben lang, schon als Kind, war sie eine Mutter gewesen. Ach ja. Nur eine Mutter. Mit welchem Heiligenschein Kinder ihre Eltern umgeben? Die dafür sorgte, dass die Wohnung warm, der Kaffee stark, der Braten zart, die Jungen anständig angezogen waren. Aber diese Fertigkeiten hatten wenig Wert hier, wo sie ein Lenin hätte sein müssen. Oder besser noch ihr Idol, Douglas Fairbanks, der sich als Dieb von Bagdad von Dach zu Dach schwingen und mit einer Horde von Ganoven fechten konnte. Und so sagte sie an der nächsten Haltestelle, bis und lat, Ashra. Bis bald. Das sagte sie zu den stumpf vor sich hinstarrenden Mitfahrern und stieg aus, um unter der Normaluhr, dem Lieblingstreffpunkt der Pärchen, auf die Polizisten zu warten. Sie kamen mit der nächsten Straßenbahn, im sicheren Glauben, dass sie untergetaucht sei. Das war sehr gescheit von Ihnen. Sagen Sie, wohin bringen Sie mich eigentlich? Nach Auschwitz. Wohin? Zur jüdischen Bäckerei. Oh. Westbahnhof, Kelety-Pályaudvar. Unter dem riesigen gläsernen Dom des Westbahnhofs, unter einem Geflecht von Sonnenstrahlen, wie man es sonst in Kathedralen sieht, wurde meine Mutter einem hysterischen Massenballett übergeben, dessen Choreograf ein deutscher Offizier, ganz unangemessen in einem Sessel aus Plüsch saß, ein Buch las und dem Stümpertum seiner Vasallen kein Auge gönnte. Da waren Grünhemden, Polizisten, Geheimpolizisten, Eisenbahner, die versuchten verzweifelt den Exodus zu organisieren und die Deportierten, die man wie meine Mutter aus irgendeiner gesegneten, banalen Verrichtung gerissen hatte, die fanden sich in einen Albtraum versetzt, von dem sie seit geraumer Zeit heimgesucht worden waren. Ja, da war zum Beispiel dieser Schächter mit noch blutigem Messer. Eine Gruppe Schulmädchen in Turnhosen und Spikes, die man aus einer Turnstunde geholt hat. Ein junger Mann im Schlafanzug, den Mund mit Zahnpasta umrändert. 4 oder 5 Patienten in den verschossenen Anzügen einer Ehrenanstalt. Ein Rabbiner mit einem Butterbrot und ohne Schuhe. Nachdem sie den ersten Schock überwunden hatten, brachten sie ihre Peiniger mit Bitten und Fragen zur Verzweiflung, die verrückt klangen, weil sie so normal waren. Bitte, bitte dürfte ich mal telefonieren, um meiner Frau Bescheid zu sagen. Kommt nicht in Frage. Tee kriegen für meine Thomas-Flasche. Wissen Sie vielleicht, wie lange es ungefähr dauert, bis wir da sind? Nein. Hätten Sie bitte einen Bleistift? Immer einer nach dem anderen. Ihr Ratten. Könnten Sie bitte diesen Brief an den Oberrabbiner nach New York schicken? Bitte könnten Sie diesen Brief... Weg mich! Ich kenne den Neffen vom Bischof Prochaska. Na und? Gibt es einen Speisewagen im Zug? Nicht so laut. Und fort. Bitte, könnten Sie mir Ihren Hut leihen, damit ich beten kann? Schnauze. Bitte, ich möchte nur... Schnauze. Schnauze. Schnauze. Ich bin nicht jüdisch. Schnauze. Schnauze. Schnauze. Schnauze. Bitte, bitte, bitte. Schnauze. Bitte, bitte. Diesen Brief an den Oberrabbiner. Ruhe! Was für ein Windstoß durch die Menge ging und sie verstummen ließ. Eine schöne lyrische Anmerkung, mein Schatz. Machst du dich lustig über mich? Nein. Nee. Nein. Komm, wirklich nicht. Naja, ne. Nur ich hab dir eine Geschichte erzählt und jetzt erzählst du eine Geschichte. Und wie können 2 Geschichten gleich sein? Na, dann erzähl du sie eben. Ich? Ja, versuch's. Du weißt, schon als Kind hast du die Dinge, ich meine, das Leben zu Geschichten gemacht. Ja, und dafür habe ich dich immer bewundert. Aber wie kann ein Mensch, also besonders ein Kind, sein Leben leben und zur selben Zeit eine Geschichte daraus machen? Entschuldige, das ist mein Beruf. Von wem habe ich all das, die Lust zu fabulieren? Von dir, also bitte mach keine Vorwürfe. Ich habe dich ja auch immer dafür bewundert. Na? Also ich kann dir meine Geschichte nicht erzählen. Du hast es schon erzählt. Naja, was ich dir zuliebe behalten hatte, damit du eine Geschichte daraus machen kannst, hab ich inzwischen alles vergessen. Und mehr als dich von Zeit zu Zeit korrigieren kann ich nicht. Ich meine, wenn du das willst. Ja, aber nicht zu viel. Nein, aber du neigst zu Übertreibungen und so schön Färbereien, mein Schatz. Wann, wie, wo, was, wo? Wo habe ich übertrieben? Ja, also ich kann mich zum Beispiel wenig an Sonnenstrahlen in Kathedralen erinnern. Entschuldige, du hast mir gesagt, es war ein schöner Sommertag. Ich nehme an, die Sonne hat geschienen. Und glaubst du, dass es aufhört zu scheinen, nur weil man dich deportieren? Trotzdem. Also ich stand einfach da. Ich stand da und ich schaute mich um nach bekannten Gesichtern, ja. Und dann hielt ich mich ganz still und hoffte, dass mein gutes Betragen günstig auffallen und vielleicht zu einer Freilassung führen würde. Eine ganz dumme Hoffnung. Dann von einer Minute zur anderen, so schien es, fand ich mich plötzlich in einem Viehwagen wieder. Zusammengepfercht mit 200 Mitreisenden. Unsere Füße schwebten halb in der Luft und nachdem die Seitenbretter hochgezogen und verriegelt worden waren, war tiefe Dunkelheit. Bis auf einen Streifen Sonnenlicht, der durch zwei lose Planken hereinfiel. Was war das? Geräuschkulisse aus dem Archiv. So. Ja. Es war dunkel im Viehwagen. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber eins hast du vergessen. Durch die Streifen von Sonnenlicht zwischen den losen Blättern waren einige menschliche Teile sichtbar, als seien die Deportierten schon zerstückelt. Ein Hut, eine Hand, eine Hakennase, ein nasses Auge, flatterndes Haar. Teile verschiedener Menschen wie zu einem einzigen verstümmelten Riesen vereint. Ist der Schnupfen erst mal da? Dann ist der Husten ziemlich nah. Kinderzimmer zur Nachtzeit. Verstohlene Kinderwitze unter den Bettdecken. Ein Märchen. Und niemand würde vom Backen im Ofen gerettet werden. Außer der einen. Eine Landbrise. Kennt ihr derjenige, dem der Ellbogen in meinem Solarplexus gehört, denselben bitte entfernen? Würde die Dame, auf deren Fuße stehe, bitte ihre Identität preisgeben und ihr Missfallen äußern? Was dagegen, wenn ich rauche? Nein. Ja. Nein. Junger Mann, nehmen Sie die Hand von meiner Hüfte. Nein, nicht Sie. Nur auf die Schulter geküsst. Schöner Gott bist du. Wo warst du denn heute Morgen um 11, als man mir die Brille zerschlug? Ausgegangen zu einem Bummel. Flitterkram gekauft für deinen Scheißhimmel. Nickerchen gemacht. Na schön, ich bin fertig mit dir, mein Junge. Aber tu mir einen Gefallen. Such dir das nächste Mal ein anderes Volk aus. Wo sind die Kinder? Tot. Ich bin kein Kind. Ich bin nicht jüdisch, ich bin aus Versehen hier. Ich war zu Besuch bei den Hirschlers. Olga ist nämlich meine beste Freundin. Ihre Eltern waren nicht zu Hause. Ich wollte meine Willi Fritsch-Fotos gegen ihre Willi Forst-Fotos tauschen. Aber es klappte nicht. Weil sie hatte ihre schon weggegeben. Gegen Magda Schneider und Hans Albers. Dann kamen vier Männer rein. Einer von ihnen war Deutscher. Sie fragten nach den Hirschlers. Ist euer Vati und eure Mutti da? Und Olga ist Kommunistin, obwohl sie kaum 12 Jahre alt ist. Und sie sagte, leck mich am Arsch, ihr verschifften Schweine. Ja, ja, ja. Und dann haben sie ins Klo gesteckt. Mit dem Kopf, bis sie blau wie ein Fisch war. Blau wie ein Fisch. Mich legten sie auf den Küchentisch. Einer hat sich auf mein Gesicht gesetzt. 2 spreizten mir die Beine. Und der 4. holte sein großes, kaltes Ding raus und versuchte, es reinzustecken. Und er fummelte und fummelte und fummelte. Ich sagte, um Himmels Willen, komm doch endlich zu Potte. Was er tat, es schmerzte höllisch. Jetzt bin ich kein Kind mehr. Ich bin eine Frau. Ich bin kein Kind, bin eine Frau. Und was ich weiß, weiß ich genau. Nur schau mich an, dann wird dir klar, bin eine Frau, ganz und gar. In meine Seele, in ihrer Seele, in meinem Leib, in ihrem Leib, will nicht verhehlen, sie will nicht verhehlen, ich bin ein Weib, sie ist ein Weib, ich fühl das Glück, ah, das ich empfind, ah, wie eine Frau und nicht mehr Kind, eine Frau, nicht ein Kind, von Kopf bis Fuß, Gott, in Bauch und Bein, das ist wahr. Es ist das Schönste, Frau zu sein. Was war jetzt das? Eine bescheidene musikalische Einlage. Ein Song von Stanley Walden. Stanley Walden, der jüdische Cowboy, der bärtige Riese, du kennst Stanley, ne? Ja. Nun, du hast mir eine Geschichte erzählt von diesem Mädchen im Viehwagen. Ich habe ihm die Geschichte erzählt und er hat einen Song gemacht. Hast du was dagegen? Ja. Findest du das nicht ein bisschen geschmacklos? Geschmacklos? Ja. Ja, wie die Liebe. Wie die Liebe. Ach, kommt jetzt, was du die Liebesgeschichte nennst? Ja, jetzt kommt, was ich die Liebesgeschichte nenne. Schämst du dich nicht, das zu erzählen? Doch, und deshalb erzähle ich sie. Aber ich bin doch deine Mutter. Ja, Mutter. Eines Nachts, wenn ich kurz abschweifen darf, ich muss 10 oder 11 gewesen sein, wir verbrachten den Sommer am Wörthersee und teilten zu dritt ein Zimmer. Ich wurde aufgeweckt von dem, was man höflich als U-Szene umschreiben könnte. Du und dein Mann, er kopulierte. Jetzt hast du mich das erste Mal geschlagen. Wie kannst du in aller Öffentlichkeit so unanständig daherreden? Stimmt es oder stimmt es nicht, dass in der Dunkelheit des Viehwagens eine Hand sich in dein gutes Schwarzes hineinbahnt? Ja, aber ich... Diese Hand... Meine Hand wand sich an ihrem guten Schwarzen empor und machte schüchtern Halt, bevor sie ihre linke Brust umspannte. Zur gleichen Zeit legte ich mein Kinn auf ihre Schulter und verweilte dort. Sie errötete und rückte ein paar Zentimeter nach vorn. Aber meine Hand, der den Arm sie von hinten her entschloss, umfasste fest ihre Brust und zog sie zurück. Zu meiner Hand gehörte ein Körper. mein Körper, der sich demütig an ihren lehnte. Als sie einen letzten Versuch machte, sich zu befreien, wisperte meine Stimme in ihr Ohr: Bitte, es wird das letzte Mal sein. Meine Hand gab die Brust frei, um ihr Achtung zu bekunden, wartete und legte sich dann wieder darüber. Zwei Finger liebkosten ihre Brustwarze. Naja, so ist das Leben. Hätte meine Mutter beinahe gesagt. Sie sagte nichts, weil die Hand auf kindliche Weise flehte, und mehr um Hilfe zu bitten, als auf eine Eroberung auszusehen schien. Meine Mutter konnte sich nicht erinnern, wann das letzte Mal mit ihren Brustwarzen gespielt worden war. Sie war beinahe 60 an jenem Tag. Und Sex war ihr eine unangenehme Pflicht, die sie mit anderen kindischen Dingen abgelegt hatte. Einen Moment dachte sie an ihren Mann, der im Gefängnis schmachtete. Was würde er dazu sagen? Über solche Dinge hatten sie nie geredet. Er war prüde. Einmal hatte er einen Cousin, der in Gegenwart meiner Mutter das Wort Testicle benutzte, die Tür gewiesen. Das letzte Mal, dass er ihr Lust bereitet hatte, war, glaube ich, vor 8 Jahren gewesen. Ich sage, glaube ich, denn Söhne neigen wohl zu seltsam romantischen Vorstellungen vom Geschlechtsleben ihrer Eltern. Es hatte niemals einen anderen Mann in ihrem Leben gegeben, glaube ich. Und jetzt im Viehwagen drängte sich der Körper, der zu dieser zarten, aber unbekannten Hand gehörte, an ihr Hinterteil, suchte Einlass und Erlösung. Niemand hatte meine Mutter je im Stehen geliebt von hinten, nicht einmal ihr Mann, glaube ich. Sie war sich nicht ganz sicher im Viehwagen auf dem Weg nach Auschwitz, wie es zu bewerkstelligen wäre, wenn überhaupt, durch ihr gutes Schwarzes hindurch. Von oberhalb des Kinds, das auf ihrer Schulter ruhte, kam ein anerkennendes Seufzer und wieder die Beschwörung: Es ist das letzte Mal. Da beugte sich die Knie und öffnete ihr knochigen Hinterbacken den warmen Schwall, der ihr gutes Schwarzes befleckte. Nach einer Weile gab meine Hand ihre Brust frei. Arm und Kinn trennen sich von ihr. Ihr Haar würde mit einem Kuss gesegnet und der Körper hinter ihr schlangelte sich davon. Sie hat nie erfahren, wer ihr Liebhaber war. Verzeih mir. Ja. Ich liebe dich. Du bist eben mein begabter Lügner. Als sie nahe der Grenze anhielten, bei Scharwar, Ohalal Kapuja erlöt. Am Tor zum Tode, wie man so schön sagt, um in einen deutschen Viehwagen umzusteigen, der viel sauberer war als ihr eigener, war meine Mutter überrascht von der Kraft der Sonne. Ich dachte, es wäre längst Nacht geworden. Aber nein, es war immer noch Tag. Und die Reisenden, 4038 an der Zahl, plumpsten aus ihrem Gefängnis in den trägen Nachmittag. Der Zug war auf einem Nebengleis in einem goldenen Feld abgestellt worden. Bauern laden Heu auf. Ein Pferdewagen wirbelt den Staub eines Feldweges auf. Niemand beachtet uns. Außer einem barfüßigen Kind hinter einem Busch, das am Daumen lutscht. Die Landschaft ist ohne Schrecken. Überall im Felde stehen Mohnblumen. Ein Vogel fliegt von einem Baum auf. Es wird ein friedlicher Abend werden. Ein unsichtbarer Hund bellte hysterisch. Er muss angekettet gewesen sein. Metallische Scheppern begleitete das Bellen. Und dieses Bellen, sagt meine Mutter, war den ganzen restlichen Nachmittag zu hören. Lasst mich frei, sagte der Hund. Gut ausgedrückt, mein Schatz. Danke. Eine Zeit lang geschah nichts und niemand sprach. Dann trat ein junger Mann, gekrümmt, als hätte er sich in die Hose gemacht, nach vorn, um ein paar Mohnblumen zu pflücken, und wurde niedergeschossen. Er fiel zu Boden und starb schnell. Nur seine Finger bewegten sich zögernd, wie die eines Säuglings, der nach der Brustwarze tastet. Mohnblumen. Meine Mutter hatte nie erlebt, wie ein Mann erschossen wurde. Es genügte, um absolute Disziplin wiederherzustellen. Eine klare Sache. Nichts mehr von der Hysterie, die am Westbahnhof geherrscht hatte. Aus der Gegend der Lokomotive kam ein ruhiger Befehl. Die Deportierten setzten sich gehorsam in Bewegung. Ihre Schritte knirschten auf dem Schotter. Vorbei an demselben deutschen Offizier, der zur Abfahrtzeit im Plüschsessel gesessen hatte. Er beobachtete mit dem Rücken zu den Reisenden das Beladen des Heuwagens. Drei Grünhemden umringten ihn, verblüfft durch sein Interesse am Heu. Schnell, schnell, brüllte einer von ihnen, um seine Tüchtigkeit zu demonstrieren. Der Deutsche hob eine behandschuhte Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen, als ginge es ihm darum, den Frieden des Nachmittags nicht zu stören. Die Deportierten gingen um die Lokomotive herum, über die Schienen hinweg, am deutschen Zug vorbei, und wie durch eigenen Antrieb, so schien es, weiter zum Feldweg. Mehr Klatschmohn auf beiden Seiten, bis sie zu einem großen, rechteckigen Gebäude mit einem hohen Schornstein kamen. Dieses Gebäude, eine verlassene Ziegelei, gehörte nicht dahin und ruinierte selbst eine halbe Ruine die Landschaft. Unkraut und Ziegenköttel überall. Leere Fensterhöhlen starrten hinunter auf den offenen, fußballfeldgroßen Hof, wo ein angeketteter Hund bellte. Dieser Hof glich einer Bühne, die in der Hitze des Tages von den drei Grünhemden eingerichtet wurde. Ein Tisch und ein Sessel wurden von ihnen in die Mitte gestellt, darauf ein Stapel Akten und ein Gummistempel. Dann warteten sie unruhig. Einer von ihnen drohte dem Hund und trat ihn schließlich. Aber der Hund bellte weiter. Schließlich machte der deutsche Offizier seinen Auftritt. Er kaute etwas, schlenderte zum Tisch, setzte sich aber nicht sofort. Sein Publikum war überall. Später hinunter durch die zerbrochenen Fensterscheiben der Fabrik. Die Deportierten, die ihre Kreise durch die leeren Lagerräume und Brennereien gedreht hatten, vorbei an verfallenden Regalen und Öfen, hatten sich schließlich an den Fenstern versammelt und verharrten dort, starrten in den Hof hinunter, warteten in den Kulissen sozusagen, denn in ihren Eingeweiden spürten sie wohl, dass sie nicht mehr lange Zuschauer bleiben und früher oder später ihren eigenen Auftritt haben würden. Ach ja, nichts geht darüber, eine Metapher so weit zu dehnen, bis sie schließlich reißt. Der Deutsche ließ sich nieder und zog seine Handschuhe aus. Seine Hände waren ungewöhnlich weiß. Er nahm eine Akte. Einer der Grünhemden wollte ihm etwas erläutern, wurde zum Schweigen gebracht. Der Offizier begann zu lesen. Die Zuschauer wussten, er las über sie. Gelegentlich sah er auf, als versuche er, ein Gesicht mit einem Namen zu verbinden. Aber wie wollte man eine Frau Kraus oder einen Herrn Altschul unter einigen 4000 Gesichtern ausmachen, die bloße Kleckse hinter Ruß und Spinnweben waren? Und doch fühlten sich viele, wenn er aufsah, persönlich angesehen und traten vom Fenster zurück. Es muss ungefähr 3 Uhr nachmittags gewesen sein. Meine Mutter, die nicht leicht zu unterhalten war, begann sich zu langweilen und hatte gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Wie kann man es wagen, sich vor den Ton der Hölle zu langweilen? Sie begann herumzuspazieren, in der Hoffnung, eine Rummelrunde auf die Beine zu stellen oder wenigstens ein Stück Papier zu ergattern, um die Zeit totzuschlagen und ihrem Mann ein paar erklärende Zeilen zu schreiben. Sonderbarerweise machte sie sich keine Sorgen, wie es sonst ihre Art war, wenn sie weg von zu Hause war. Da hätten wir ein nettes, kleines psychologisches Detail. Ich meine, normalerweise liebte sie es nicht, weg zu sein, in Ferien zum Beispiel. Denn sie hatte Angst, dass ihre Welt und die Menschen, die Gegenstände, die Kümmernisse darin, ohne ihre ordnende Hand nicht überleben würden. Was um Gottes Willen würde in ihrer Abwesenheit mit Cornelius geschehen? Oder den Socken von Cornelius? Oder mit Claras Bronchitis? Oder dem Staub auf den Fenstersimsen? Aber durch ihre Festnahme war sie sozusagen zum Opfer geworden. Und so war sie befreit von den täglichen Verpflichtungen. Zum Beispiel hatte sie immer ein wenig Gewissensbisse, am helllichten Tag Karten zu spielen, ebenso wie sie sich nie den Luxus einer Tasse Kaffee oder eines Kinobesuchs gestattete, ehe sie nicht ihr Bestes getan hatte, um ihre kleine Welt vor Ungemacht zu bewahren. Aber jetzt, als sie in der zerfallenden Fabrik umherging, dachte sie, das Recht auf die Frivolität eines kleinen Kartenspiels stünde ihr zu. Und dann stieg sie ins Erdgeschoss hinunter. Unten waren mehr Menschen. Sie standen in dicht geschlossenen Reihen an den Fenstern und hielten den Hof im Auge. Sie wand sich durch sie hindurch, Entschuldigungen murmelnd wie ein verspäteter Theaterbesucher und fand sich am ehemaligen Personaleingang wieder, einem verlassenen Korridor mit nichts darin als verblichenen Sicherheitsanweisungen an einer Wand. Sie las sie in Ermangelung anderer Ablenkungen. Rauchen verboten, Spucken verboten, Aufruhr verboten, bis ein Schatten darüber fiel und sie, als sie sich umdrehte, mit Alfredo Kellermann zusammenstieß. Herr am Himmel, ist Frau Tabor, die ich hier vor mir sehe? Vertraue meine Augen nicht. Kellermann, Alfredo Kellermann. Dieser Kellermann war einer von Vaters Schatten. Ein prominentes Mitglied des allseits bekannten Tabore-Mitleidsclubs. Und wie alle anderen Mitglieder nicht nur mit Misserfolg geschlagen, sondern dazu noch völlig unbegabt. Was erlauben sich diese Nichtsnutze, auf deinen besten Teppich zu aschen? Fragte Schwester Martha völlig zu Recht. Mit den Schuldgefühlen des Liberalen beladen hatte mein Vater die Laufbahn des Barmherzigen eingeschlagen. Im Laufe der Jahre, lange nach seinen marxistischen Gewissheiten, sammelte er eine Schar von Näppchen um sich, deren Anspruch auf Nächstenliebe eben darin begründet lag, dass sie ihrer unwürdig waren. Niemand hätte sie je beachtet, und das war genug für meinen Vater, ihnen mit dem unfehlbaren Instinkt des professionellen Samariters die Stange zu halten. Eines Sonntags auf einem Spaziergang, als er sich vernichtend über die Exzesse der Art Nouveau ausließ, schätzte klare Linien, fragte ich ihn, warum er seine Zeit mit diesen Schmarotzern vergeudete. Und er sagte, nur die Ungeliebten verdienen Liebe. Kellermann war das Schlimmste der ganzen Gesellschaft, ein kleiner, fetter, glotzäugiger Trottel mit ständig kreisender, kalter Zigarre. Seine Furze stanken, bevor man sie hörte. Er bezeichnete sich selbst als Künstlerwissenschaftler, als nichts Geringeres als einen Renaissance-Menschen. Aber es wurde nie deutlich, wo genau seine mangelnden Talente lagen. Eine Zeit lang verhökerte er Medaillons reicher und berühmter Persönlichkeiten, die diese Scheußlichkeiten selbst nie kauften. Er wies sich außerdem als Hypnotiseur aus. Aber nie gelang es ihm, jemanden in Trance zu versetzen, nicht einmal meine schlafsüchtige Großmutter. Einmal erzählte er uns, dass er den schwarzen Gürtel des Karate-Meisters trüge, bot als Beweis seinen eisenharten Bauch zum Schlag dar. Als ich, damals ein schmächtiger Zwölfjähriger, darauf boxte, fiel er um wie ein Kegel. Als er meine Mutter erkannte, wurde er bleich vor Schreck. Tabori, großer Gott, ich traue meinen Augen nicht. Was machen Sie denn hier? Was glauben Sie denn? Ferien vielleicht? Ja, aber Sie sollten doch gar nicht hier sein. Das stimmt. Ich sollte nicht hier sein. Niemand sollte hier sein. Nein, nein, nein, nein, nein. Was gehen Sie denn die anderen an? Aber Sie, Frau Tabori, die Frau eines Cornelius Tabori, was tun Sie hier in dieser beschissenen Umgebung? Sehen Sie sich doch mal um. Ist das vielleicht ein Aufenthaltsort für eine Dame mit unvergleichlich blauen Augen? Nein, nein. Dreck, Barbarei, widerliche hygienische Verhältnisse, die Lebensvermittlung unter... Nun? Die Lebensmittelversorgung unter aller Sau. Wie konnten die es zulassen, auf diese Weise behandelt zu werden? Was verbrechen die sich? Amen. Was ist in die Gefahr, die Frau eines bedeutenden Humanisten in diesen Schweinestall zu pferchen? Wie ich es zulassen konnte? Was soll das heißen, Kellermann, wie ich es zulassen konnte? Ja, das ist doch Wahnsinn! Sie müssen sofort hingehen und Protest einlegen. In unmissverständlicher Weise bestehen Sie darauf, sofort freigelassen und nach Hause geschickt zu werden. Mit einer schriftlichen Entschuldigung. Kellermann, nur nein, nein, nein, nein, nein, genug der Ausflüchte jetzt. Gehen Sie hinaus auf den Hof und sagen Sie diesem deutschen Offizier, was genug ist, ist genug. Kein Katzbuckeln mehr. Ihre Geduld ist erschöpft. machen Sie ihn zur Schnecke. Aber Kelemen, ich nein, kann... Nein, nein, nein, sagen Sie ihm, die ganze Geschichte ist ein Irrtum. Sagen Sie ihm, er soll sie freilassen, gnädige Frau. Oder er wird nach Sibirien geschickt. Er soll sie freilassen, gnädige Frau. Er hatte schon die Tür geöffnet, stieß sie hinaus, schloss die Tür hinter ihr und lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen, um ihr die Umkehr unmöglich zu machen. Da stand sie nun am Rande des Hofs, einen grausam weiten Weg vom Tisch und dem Sessel in der Mitte entfernt. Sie konnte die Augen der 4000 auf sich fühlen. Sie war ganz allein in der Sonne. Sie hatte sich nie einsamer gefühlt. Da setzte sie sich in Bewegung in ihrem guten Schwarzen und ihrem guten schwarzen Hut mit Wachsblumen an der Krempe, ihren weißen Handschuhen mit dem geflickten linken Daumen und presste ihre Handtasche mit dem Apfel darin an sich. Nein, Pflaumen, mein Schatz. Ich habe einiges an Mut erlebt in diesem Krieg. Ich denke da zum Beispiel an die Putzfrau aus Paddington, die nach dem ersten Angriff von V2-Bombern hinter einem Kellerfenster verschüttet war. 4 Stockwerke von Trümmern und Schutt quetschten sie langsam zu Tode. Ihre eine freie Hand, das einzige, was sie bewegen konnte, schlängelte sich durchs Fenster, als wir versuchten, sie freizuschaufeln. Take it easy, my boys, take it easy. I've been holding up this goddamn ass all my life. Nur die Ruhe, Jungs. Ich habe diese verflixte Bude mein Leben lang hochgehalten, sagte sie immer wieder, bis zur Dämmerung, als die verflixte Bude schließlich zusammensank und sie unter sich begrub. Ihre Finger wanden sich wie ein Wurm im Todeskampf. Oder zum Beispiel Sergeant Kaufmann. Kein sehr passender Name für einen Helden, der den Ärmelkanal 2-mal wöchentlich überquerte, um an der normannischen Küste Proben deutscher Betons zu sammeln. Er wurde erwischt und buchstäblich bei lebendigem Leibe gehäutet und weigerte sich dennoch, seinen Peinigern irgendetwas zu sagen, außer »You're wasting your time, gentlemen«, »Sie verschwenden ihre Zeit, gentlemen«. Seine tapferste Zeit kam nach der Befreiung, wieder daheim in East Grinstead, wo er sich 77 Hauttransplantationen unterzog, bis er aussah wie ein vergammelter Truthahn. »Morgen wollen Sie«, sagte er mir, bevor er starb, »meine Oberlippe durch ein Stück After ersetzen. Diese beiden kommen mir gerade in den Sinn. Viele andere sind mir entfallen. Doch ich muss Mutters Courage preisen. Als sie aus der Sicherheit der Nummern heraustrat, sich der Anonymität entzog, einer von 4.000, 4 Millionen, 40 Millionen warmer Körper zu sein. Wir alle zählen die Toten nicht mehr, obwohl sie die Erde sprengen. Zwischen ihnen hatte sie sich sicher gefühlt. An sie konnte sie sich klammern, in letzter Solidarität, auch wenn man sie ins Feuer führen würde. Als sie auf den Tisch und den Sessel zuging, wo die 3 Grünhemden noch immer um den Deutschen herumschwänzelten, die Rücken ihr zugewandt. Der Hund bellte noch immer, Die Sonne brannte noch immer, war ihr zumute, als habe sie die Banalität des Lebens hinter sich gelassen und watschelte entenfüßig auf ein unfassbares Strafgericht zu, das jetzt zum ersten Mal so greifbar und stinkend war wie der Ziegendreck unter ihren Schuhen. 8076 Augen folgten ihrem Gang und verurteilten ihn, wie sie meinte. Sie hatte sie verlassen, auch wenn Kellerman sie hinausgeschubst hatte, und war zur Verräterin geworden. Jeder, der diese Toten überlebt hat, ist ein Verräter. Sie kam sich nackt vor. Und ich sehe sie vor mir, wie sie nackt über den Hof ging. Diese Nacktheit wird zum Maß ihres Mutes. Wer hat je meine Mutter in all ihrer Nacktheit gesehen? Nicht einmal ihr Mann, der es vorzog, sie im Dunkeln zu lieben. Und ich? Ich habe sie nur ein einziges Mal nackt gesehen, als ich geboren wurde. Und da waren meine Augen geschlossen. Sie war schon mitten auf dem Hof, als der Deutsche sie herankommen sah. Ihre Augen vereinigten sich auf wundersame Weise. Es stimmt, meine Mutter hätte sich am liebsten verkrochen, unsichtbar gemacht. Aber jetzt war der einzige sichere Platz auf der Welt seine Augen. Die Grünhänden hatten gemerkt, dass der Blick des Deutschen in der Ferne hängen geblieben war. Und sie drehten sich um. Verdammte Judenhexe. Was suchen Sie hier? Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte, entschuldigen Sie bitte. Verschwinde, los. Einen Moment, bitte. Wenn hier jemand schreit, dann bin ich das. Jawohl. Diese Frau hat hier nichts zu suchen. Das entscheide ich. Jawohl. Was kann ich für Sie tun? Ich sollte gar nicht hier sein. Was meinen Sie damit? Sie sollten nicht hier sein? Ich habe einen Schutzpass vom Roten Kreuz. Ach. Wirklich? Ja, da hat es ein paar Pässe gegeben. Diese Pässe sind vor einem Monat ausgestellt worden und sind von der Gestapo anerkannt worden. Aber sogleich sind die Untergrundfälscher aktiv gewesen und am Ende der ersten Woche waren ca. 40.000 dieser Pässe im Umlauf und machten damit die Originalausweise wertlos. Wenn die Dame einen echten Pass hat, hätte man sie nicht festnehmen dürfen. Das meine ich auch, mein Herr. Diese Pässe sind alle gefälscht. Das werden wir gleich wissen. Kann ich ihn bitte mal sehen? Ich habe ihn leider nicht bei mir. Lassen Sie das. Aber wenn Sie einen Pass haben, gnädige Frau, müssen Sie ihn immer bei sich tragen. Ich weiß. Es tut mir auch sehr leid, aber es war nicht zu ändern. Was meinen Sie damit, es war nicht zu ändern? Ja, was meinen Sie damit, es war nicht zu ändern? Es ist nämlich so, mein Mann und ich haben einen Pass zusammen. Mein Mann ist im Gefängnis. Noch so ein Missverständnis. Aber lassen wir das jetzt. Jedenfalls hat er den Pass bei sich. Ich selbst gehe kaum aus. Ich würde das gar nicht wagen ohne Pass. Aber heute Morgen hat meine Schwester Martha angerufen. Sie fühlt sich nicht wohl. Sie ist Epileptikerin. Sie bat mich, zu ihr zu kommen auf ein kleines Rommespiel. Ich konnte einfach nicht Nein sagen. Ich meine, wer überlässt schon seine einzige Schwester bei einem Anfall sich selbst? Ohne den Trost eines kleinen Rommespiels. Das Einzige, was ihr noch gut tut. Aber das kann doch jeder sagen. Diese Dame ist nicht jeder. Niemand ist irgendwer. Jeder ist irgendjemand. Verstanden? Jawohl, verstanden. Sagen Sie die Wahrheit? Ja. Wissen Sie, was mit Ihnen geschieht, falls Sie gelogen haben sollten? Ja. Nun, mein Sohn, was kannst du mir tun? Mir die Brüste abschneiden, mich aufknöpfen, den Vögeln zum Fraß, mich lebendig verbrennen. Was kannst du mir tun, das schlimmer wäre als mein nackter Gang über diesen Hof? Setzt die Dame in den Zug. Er soll zurückfahren in die Stadt. Und sorgt dafür, dass sie was Warmes zu essen kriegt. Er konnte die Dankbarkeit in ihren Augen nicht ertragen und drehte sich schnell weg. Ja, das stimmt. Neben der Lokomotive der Viehwagen stand ein ganz gewöhnlicher Zug. Man brachte sie in ein Erste-Klasse-Abteil. Im Augenblick, als man sie allein gelassen hatte, begannen ihre Beine zu zittern. Und sie machte sich ihr Höschen nass, wagte es aber nicht, auf die Toilette zu gehen. Sie lehnte den Kopf an das Spitzendeckchen, das auf dem Kopfteil ihres roten Plüschsitzes lag. Ihr gegenüber hing die Fotografie eines Badeortes. Sie betrachtete das weiße Hotel inmitten eines Meeres von Tannen. Ach, so kann das Leben auch sein. Aber wer hat das Recht, sich in einem weißen Hotel zu lieben, wenn Hunde an der Kette zerren? Diese verdammten Juden wie meine Mutter hören niemals auf zu moralisieren. Wenn man einmal in der Hölle war, und die ist ja immer gleich nebenan, dieser Ort der Nacktheit, wo man auf die Gnade anderer angewiesen ist. Naja, in dieser Hölle kümmert man sich einen Dreck um Lockenwickler, nasse Höschen und Versöhnung mit dem Feind. Mein ganzes Leben waren mir solche Versöhnungen wichtig erschienen. Je verhasster der Feind, desto besser. Oh, viele hatte ich nie. Kaum welche. Wer hätte schon ein Interesse daran haben sollen, mich zu hassen oder mir weh zu tun? Aber ich träumte immer vom Handschlag oder der Umarmung mit demjenigen, den ich verachtete. Ach, zum Teufel mit all dem. Hüte dich davor, deinem Feind in die Augen zu sehen, mein Schatz. Es könnte sein, dass du aufhörst, ihn zu hassen und somit die Toten verrätst. Oh, jetzt bin ich ein böses kleines Mädchen. Früher war ich immer ein braves kleines Mädchen gewesen, immer bereit, den Bedürftigen beizustehen. Meinem Vater zum Beispiel, den man aus Ischl und anderen Badeorten hinausgeschmissen hatte. Obwohl er ein großartiger Vater und Arzt war, konnte er nicht der Versuchung widerstehen, seine weiblichen Patienten zu verführen, auch wenn sie wie Hühnchen auf dem Untersuchungsstuhl lagen. Heute zum Beispiel könnte ich meinem Vater helfen. Ich würde ihm die Fußnägel schneiden. Und dieser deutsche Offizier mit den unvergleichlichen blauen Augen war wie ein Vater zu mir. Oder wie ein Sohn. Das ist ja kein Unterschied. Und doch hasse ich ihn dafür, dass ich ihn lieben muss. Was ich ja tue. Schließlich haben er und seine Brüder meinen Cornelius verbrannt und meine Martha und 80 andere von meinem Fleisch und Blut. Das kann ich ihnen nie verzeihen. Oder Gott soll mich auf der Stelle erschlagen. Und das nächste Mal, bis dahin hoffe ich, bin ich tot und allen Gewissensqualen fern, aber das nächste Mal werde ich ihre deutschen Fressen mit einem Hammer einschlagen. Ich bin eine schwache und dumme Frau, die Angst hat vor dem kleinsten Wehwehchen und die zu jedem gut sein sollte. Hüte dich vor den schwachen und dummen Frauen, mein Schatz. Haben sie einmal ihren Respekt vor den Wehwehchen und den Lockenwicklern oder dem Bedürfnis, gut zu sein, überwunden, dann werden sie zu heiligen Monstern. Als ich so dasaß in meinem feuchten Höschen, da wäre ich gern eine Hexe gewesen. Mein Lieber, woher nehme ich solche Gedanken? Die Tür des Abteils wurde aufgerissen und herein kam wieder ein Feind, ein deutscher Soldat, sehr jung. Warum schicken Sie diese Kinder in den Krieg? Und er brachte meiner Mutter eine Kohlsuppe. Und ein Stück Graubrot. Er setzte sich in die Ecke bei der Tür und sah ihr beim Essen zu. Kleine Wurststücke schwammen in der Fettbrühe. Deutsche Küche, dachte meine Mutter und löffelte das Gebräu. Sie hatte erst halb fertig gegessen, als sie sah, wie sich der andere Zug mit den Viehwagen in Richtung Auschwitz in Bewegung setzte. Sie konnte die Deportierten nicht sehen, aber sie wusste, sie waren da. Alle ihre Kinder. Gebt Acht auf euch, ja? Schlaft gut und geht an die frische Luft. Und nicht vom Wasserhahn trinken. Und langsam essen. Oh, und vergesst nicht zu schreiben, Kinder. Und wenn's nur Postkarten sind. Sagen Sie mal einem Toten, er soll eine Postkarte schreiben. Und dann kamen ihr die Tränen, wie ihr der Urin gekommen war. Und füllten ihre unvergleichlich blauen Augen und machten sie blind, bevor sie in die deutsche Suppe fielen. Ach ja, diese verdammte jüdische Sentimentalität. Statt kühl und sachlich zu bleiben, wie es einer Dame geziemt, dachte sie an die 4038 Todgeweihten und versprühte in der Trauer um ihre sogenannten Kinder ihre Säfte über das saubere deutsche Abteil. Aber was hat Trauer für einen Sinn? Wem ist mit Trauer geholfen? Außer den Schleiermacher? Na schön, ich sagte, wem geholfen ist. Denen, die nicht trauern, nämlich den Mördern. Das ist mal klar. Denn eins sage ich dir, mein Schatz, Mord beginnt dort, wo Trauer dir nicht mehr das Höschen nässt oder die Augen. Schmeckt dir Suppen nicht, Mutti, hä? Oh. Doch. Doch. Und doch wirkte sie daran herum, bis sie schließlich einnickte. Als sie aufwachte, sah sie ihren Retter vor sich, den Offizier. Er saß ihr gegenüber und rieb eine Pflaume glatt, eine von ihren. Verzeihen Sie, dass ich in Ihrer Tasche war, aber ich hatte so einen schrecklichen Hunger. Ach, so. Bedienen Sie sich. Dankeschön, danke. Weg vom Hof sah er anders aus, irgendwie kleiner, normaler. Er hatte seine Mütze abgenommen und den kahlen Schädel enthüllt. Wissen Sie, die Kohlsuppe, die Sie vorhin gegessen haben, da waren Wurststücke drin, das haben Sie doch bemerkt, oder? Ja. Ja, also ich bin Vegetarier. Das ist ganz merkwürdig, aber allein die Vorstellung davon, totes Fleisch zu essen, das sagt mir nicht mehr zu. Was Sie nicht sagen. Langweilig Sie? Es fing an in Hamburg, nach einer Feuersbrunst. Kennen Sie Hamburg? Nein. Ich war in einem Restaurant und man brachte mir ein Steak mit kunstvoll arrangierter Beilage. Und plötzlich erkenne ich, was das in Wahrheit ist. Nämlich ein Stück von einem Kalb, das auf einer Wiese gegrast hatte. Und das Kalb schien mich anzuglotzen. Wie kann jemand so tief sinken und ein Kalb schlachten, in Stücke hauen und essen, sagte ich zu mir. Naja, also so kann man das natürlich auch sehen. Natürlich. Man sollte sogar noch viel weiter gehen. Diese Pflaume hier zum Beispiel. Was meinen Sie? Empfindet ihr Schmerzen, wenn ich sie esse? Ach, das glaube ich nicht. Sie sind sehr gütig. Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass die Lilien, wenn sie eine Stimme hätten, schreien würden, wenn man sie bricht. Tja. Manchmal höre ich alle Lilien auf dem Feld schreien. Und die Kohlköpfe auch. Wie weit muss jemand gehen, um ein Gerechter vor Gott zu werden? Ein was? In dem Dorf, wo ich herkomme, da war ein Priester. Er war nicht sehr erfolgreich. Seine Gemeinde schrumpft immer mehr. An manchen Sonntagen, da lümmelten sich nicht mehr als 5 Menschen da in den Kirchenbänken rum, gelangweilt, zu Tode gelangweilt von seinen Predigten. Des Nachts aber, wenn er nicht schlafen konnte, da tröstete er sich. Er sagte zu sich, Jesus liebt die Versager, denn er ist selber einer, wie es sich ja für einen Gott gehört. Jede Religion gründet sich auf Misserfolge. Oder besser gesagt, wenn Misserfolge zum Leben gehören, muss man sie eben sanktionieren. Die Verkündung der Liebe ist ein Aufschrei gegen Eitelkeiten und Erfolge. Ja. Wissen Sie, was mir am Christentum und natürlich auch am Judentum so gefällt? Es ist der Sinn für die Realität. Da werden die Misserfolge, also ich will sagen, die Sünden toleriert. Der Mensch wird in seiner Schwäche angenommen. Der Angstschweiß in einem Garten. Vor der Verhaftung etwa. Ja, was bleibt uns sonst als diese Schwäche? Es gelingt uns ja nicht einmal, eines von diesen berühmten Geboten zu befolgen. Und so überhaupt nicht schwierig, oder? Hören Sie mir zu? Ja. Ich meine, was ist so schwierig daran, der Versuchung zu morden zu widerstehen? Finden Sie nicht auch? Oh ja. Ja. Also eines Tages, also diese Pflaumen sind wirklich vorzüglich. Oh, bitte, bedienen Sie sich. Also eines Tages, da passierte etwas Schlimmes in diesem Dorf. Der Tuchhändler, ein Jude, der wurde geschnappt. Na, nicht etwa von irgendwelchen Raudis, sondern eben von jenen fünf Gerechten, die nach wie vor zur Messe gingen. Mit ihren Wanderstöcken haben sie ihn zu Tode geprügelt. Dann haben sie ihn eilig verscharrt auf den weiten Rieselfeldern. Nur die Witwe, also die Witwe des Juden, durfte dabei bleiben. Ja. Und am darauffolgenden Sonntag wurde das Grab gefunden, wie es offen war. Die Leiche war weg. Und in der Nacht spuckte der Schornstein des Priesters Rauchwolken aus. Und das war sehr bemerkenswert, weil jeder im Dorf wusste, dass die Haushälterin nämlich Ausgang hatte. Und der Priester selber konnte überhaupt nicht kochen. Er war völlig unfähig, irgendeine praktische Arbeit zu verrichten. Er hatte so ganz weiße Hände. Naja. Also an jedem Sonntag war Maria Himmelfahrt und da war die Kirche voll, denn ein Dutzend kleine Mädchen, die sollten zur Kommunion gehen. Da standen sie da in ihren weißen Spitzenkleidchen. Sehr schön. Hübsch. Ja, und die weißen Spitzenkleidchen, die blieben nicht lange weiß, weil sobald sie sein Blut und seinen Leib empfangen hatten, da übergaben sie sich, sie spuckten. Aber nicht Brot und Wein, sondern das, was sie in Wahrheit zu sich genommen hatten, nämlich echtes Fleisch und einen Schwall echten Bluts. Und anstatt der Transsubstantionspredigt brüllte der Priester in die Gemeinde: Wenn ihr von Gott essen wollt, dann sollt ihr, so wahr Gott lebt, auch sein Fleisch und sein Blut zu euch nehmen, und zwar das Echte, das Echte. Das ist eine schreckliche Geschichte. Ja. Es wurde unmerklich Nacht. Das Licht wollte der Dunkelheit nicht weichen. Als die ersten Lichter der Stadt in Sicht kamen, steckte der Deutsche endlich die Pflaume in den Mund. Wenn wir angekommen sind, dann muss ich sie der Polizei übergeben. Die wird ihren Pass überprüfen und dann wird man sie wieder deportieren. Zweites Mal kann ich sie nicht rechnen. Vorher muss ich noch mal aufs Klo. Viel Glück. Pflaumen versagen nie, wie der Apostel Paulus sagen würde. Wie die Dinge stehen, werde ich wohl eine Weile auf der Toilette bleiben. Ja? Sollte ich nicht zurück sein, wenn wir angekommen sind? Verdrücken Sie sich. Christus liegt mir im Darm, sozusagen, wenn Sie den Ausdruck gestatten. Sie nahm die Straßenbahn und fuhr zu ihrer Schwester Martha. Wo bist du gewesen? Meine Mutter bat um eine Tasse Kaffee. Es ist 10 Uhr. Diese Ohrwurm, sagte Onkel Julius von seinem Bett her und kam dann in seinem gestreiften Schlafanzug ins Wohnzimmer. Onkel Julius war versessen aufs Kartenspiel. Was soll das heißen, so spät abends hier aufzukreuzen? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich Samuel Österreicher eingeladen. Wo bist du gewesen? Kann ich bitte eine Tasse Kaffee haben? Wo warst du den ganzen Tag? Das will ich dir erzählen. Einen Dreck wirst du... Nein, nein, nein. Irgendetwas ist mit dir geschehen. Geschichten habe ich schon genug gehört von dir und deinem verrückten Sohn George, der sich in die Emigration nach London geschwindelt hat und Lügengeschichten über den BBC verbreitet und obendrein noch Jungfrauen umlegt. Mein Sohn übertreibt vielleicht. Aber Lügen tut er nicht. Also halt's Maul und gib bitte Karten. Onkel Julius, dem tragischen Leben wenig zugeneigt. Was kann man auch von einem Bankier erwarten? Er war schon am Tisch, wischte die Krümel weg, schnitt eine Zigarre in 2 Hälften, tat den einen Stumpen in die Spitze und zündete ihn an. Und so spielten sie einige Stunden lang Rummy. Um Mitternacht, als sie eine Pause machten und einen kalten Imbiss mit Tee zu sich nahmen, hatte meine Mutter 2 Bengel 35 gewonnen. Sie hatte allen Grund, zufrieden zu sein. Mutters Courage. Ein Hörspiel von Georges Tabori. Aus dem Amerikanischen von Ursula Grützmacher. Es spielten Georges der Sohn, Georges Tabori, Elsa die Mutter, Brigitte Kahn und die Gruppe des ehemaligen Bremer Theaterlabors von Georges Tabori. Günter Einbrot, Klaus Fischer, Rainer Friep, Nico Grünicke, Jörg Höpfner, Ursula Höpfner, Detlef Jakobsen, Murray Levy, Veronika Nowak, Brigitte Röttgers. Regieassistenz Bärbel Jarchow. Schnitt Inge Gerwin. Ton Gerd Puhlmann. Akustische Choreografie Barbara Walden. Musik Stanley Walden. Regie Jörg Jannings. Eine Produktion von RIAS Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk Hamburg und dem Süddeutschen Rundfunk Stuttgart.